ein weißes Blatt Papier. Mehr brauche ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. Bist du bei mir? Und siehst mich so seltsam an, dass ich es nicht erklären kann. Erinnerst du dich noch? Das Blatt Papier ist nicht mehr weiß. Es strahlt und flimmert in den schönsten Farben. Rosa, Gold, Azurblau mit ein bisschen Schwarz und sattem Gelb. Ich mache es gerne. Deine Augen und schöne Musik berühren mich dabei zärtlich aus der Ferne. Dunkle, blaue Tinte verschwimmt langsam auf einem nassen Fleck. Du bist schon lange nicht mehr da, bist nicht mehr an meiner Seite, bist nun woanders, ganz weit weg.